Kapitel 5, Übung A22. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Trennbare Verben. Der Akzent ist links. Aufstehen. Einkaufen. Fernsehen. Anfangen. Einfügen. Absagen. Einschalten. Ausschalten. Anrufen. Nicht trennbare Verben. Der Akzent ist auf dem Grundwort. Beginnen. Übersetzen. Bestellen. Bezahlen. Vereinbaren. Beantworten. Verben auf -ieren. Der Akzent ist auf dem I. Telefonieren. Reparieren. Kopieren. Studieren. Markieren Sie den Wortakzent der Verben. Einen Termin absagen. Den Drucker reparieren. Eine Rechnung bezahlen. Mit der Arbeit beginnen. Frau Müller anrufen. Um 8 Uhr aufstehen. 3 Stunden Fernsehen. An einer Universität studieren. Einen Termin vereinbaren. Einen Brief übersetzen. Ein Glas Mineralwasser bestellen. Eine E-Mail beantworten. Einen Text einfügen. Den Computer ausschalten.